habe ich mein Handy festgehalten, das hat einer der Polizisten mich an meine Hand gehalten und der zweite hat mich geschlagen. Und dann der andere, der mich festgehalten hat, hat mich auch auf den Rücken geschlagen. Ich bin dann auf den Boden gefallen. Und dabei habe ich mir meinen Schneidezahn rausgeschlagen und eine Platzwunde an der Lippe. Gibt es Fotos davon? Ja. Wie oft haben die Polizisten zugeschlagen? Einmal hat einer mit der Faust geschlagen, dann der zweite auf den Rücken und dann haben sie mich noch getreten, wo ich auf dem Boden lag schon mit Handschellen. Also sie lagen mit Handschellen auf dem Boden und genau. Dann hat man noch zugetreten? Ja. Wohin? Ich hatte dann ganz viele Beule an meinem Kopf und überall. Hallo. Hallo. Ist der Pohlmann? Nein. Ja, ist die Frau Galina Gelzer dort? Ja. Kann ich mit ihr telefonieren? Ja. Hier ist der Pohlmann aus Bielefeld. Ich habe eine Nachricht bekommen über E-Mail. Sind Sie Frau Galina Gelzer? Mhm, ich bin Journalist und berichte über Korruption und solche Dinge, auch über Polizeistraftaten. Ich habe erfahren, dass die Polizei Ihnen was angetan hat? Ja. Die haben mich verprügelt, zwei Polizisten. Ja, warum denn? Weil ich mein Handy nicht weggeben wollte. Mhm. Sie wollten mein Handy haben und dann habe ich mich gewehrt und dann haben die beiden mich verprügelt. Sie haben sich gewehrt? Ich habe einfach nur mein Handy festgehalten. Das war alles? Ja, und dann habe ich schon einen Schlag mit der Faust ins Auge bekommen. Mhm. In welchem Bundesland leben Sie? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Mhm. Haben Sie diesen Fall schon veröffentlicht? Nein. Ich habe einen Anwalt, hatte ich einen Anwalt hier bei mir und dann wollte der plötzlich nicht das weitermachen und dann musste ich einen anderen nehmen und der ist vom Frankfurt am Main. Mhm. Und jetzt gibt es da auch irgendwelche Probleme, weiß ich nicht. Der hat mir einen Brief bekommen, dass die Kanzlei aufgelöst wurde und er hat jetzt eine neue Kanzlei offensichtlich und ich musste da was unterschreiben und ihm zurückschicken. Habe ich auch gemacht, aber der Brief ist dann zurückgekommen. Komischerweise. Und da steht, dass diese Adresse nicht existiert. Hat er Ihnen eine falsche Adresse angegeben? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht erreicht. Mhm. Wollen Sie diesen Fall denn veröffentlichen? Ja. Wir könnten darüber ein Telefoninterview machen, so wie jetzt zum Beispiel. Mhm. Wenn Sie mit einverstanden sind, wird es aufgezeichnet und kann dann so veröffentlicht werden. Ja. Ich bin einverstanden. Jetzt sagen Sie einmal, warum waren Sie denn mit dem Handy unterwegs und wo waren Sie unterwegs? Da war eine Schlägerei in einem Bar und dann... Wo war die? In einer Kneipe. Ach so, in einer Kneipe, ja. Und dann waren wir, also mein Freund, die Polizisten haben nach meinem Freund gesucht. Und dann haben sie mich gesehen, angehalten, nach meinen Papieren gefragt... Und ich hatte sie nicht dabei, ich hatte meine Papiere im Auto und ich habe auch getrunken an dem Abend. Und dann sind beide ausgestiegen, dann hat mein Freund mich angerufen noch und dann wollten die plötzlich mein Handy wegnehmen. Die Polizeibeamten wollten ihr Handy? Ja. Warum? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil sie wussten ja nicht, mit wem ich da telefoniere, die wussten das nicht und die wollten das trotzdem wegnehmen, mein Handy. Mhm. Und dann habe ich mein Handy festgehalten, das hat einer der Polizisten mich an meine Hand gehalten und der zweite hat mich geschlagen. Und dann der andere, der mich festgehalten hat, hat mich auch auf den Rücken geschlagen. Ich bin dann auf den Boden gefallen. Und dabei habe ich mir meinen Schneidezahn rausgeschlagen und eine Platzwunde an der Lippe. Gibt es Fotos davon? Ja. Wie oft haben die Polizisten zugeschlagen? Einmal hat einer mit der Faust geschlagen, dann der zweite auf den Rücken und dann haben sie mich noch getreten, wo ich auf dem Boden lag schon mit Handschellen. Also sie lagen mit Handschellen auf dem Boden und genau. Dann hat man noch zugetreten? Ja. Wohin? Ich hatte dann ganz viele Beule an meinem Kopf und überall. Wie oft haben die zugetreten? Ich weiß es nicht, aber das war hundertprozentig mehr als fünfmal. Mhm. Wie lange ist das her? Wie bitte? Wie lange ist das her? Das war schon vor einem Jahr. Am 30. Mai. Mhm. Aber das läuft noch. Und dieses Verfahren, ich habe ja die Polizisten angezeigt. Und die beiden haben mich angezeigt, dass ich die beiden geschlagen habe. Mhm. Und dann wurde das Verfahren gegen Polizisten eingestellt, aber jetzt inzwischen wurde das wieder dann, also das läuft dann wieder. Warum läuft's wieder? Haben Sie da einen Widerspruch eingereicht? Ja, das hat mein neuer Anwalt dann gemacht. Der jetzt nicht mehr erreichbar ist? Ja. Sie brauchen für dieses Strafverfahren gegen die Polizisten aber keinen Rechtsanwalt. Ja, weil das in der Strafprozessordnung und Strafgesetz gar nicht vorgeschrieben ist. Sie können diese Angelegenheit verfolgen bis zur Generalstaatsanwaltschaft und im Falle des Klageerzwingungsverfahrens das als Entwurf mit PKH-Antrag auch, ohne Anwalt bis zum Oberlandesgericht. Dann rügerechtlichen Gehörs einreichen und ebenso noch das Bundesverfassungsgericht und auch die Individualbeschwerde einreichen in Straßburg. Das geht alles ohne Rechtsanwalt. Okay, weil ich war ja da am 30. Mai wurde ich dann verprügelt und am nächsten, nee, in zwei Tagen, weil das war ja Wochenende, am Montag bin ich dann gleich zu dem Anwalt und der hat gemeint, ich muss nicht zahlen, das Stadt zahlt dann für mich. Aber das war nicht so, ich habe dann 1000 Euro dem gezahlt und jetzt habe ich schon dem anderen noch 2000 Euro gezahlt. Und ich habe kein Geld und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Der erste Anwalt hat 1000 Euro bekommen. Ja. Und hat die Sache dann verweigert? Ja, dann hat er mir geschrieben, er hat keinen Grund geschrieben, aber der hat einfach nur, bitte haben Sie das Verständnis dafür, dass ich Sie nicht weiter vertreten kann und das war's. Das war alles? Dann muss er Ihnen aber die 1000 Euro wieder zurückbezahlen. Echt? Ja, er hat Sie ja nicht zum Erfolg geführt. Er hat ja Sie genötigt, sich wieder einen neuen Anwalt zu suchen, weil Sie ja nicht rechtskundig sind. Ja. Wofür haben Sie die 1000 Euro eingezahlt? Für welchen Zweck? Weiß ich nicht, aber die haben gemeint, für das, was er schon alles gemacht hätte. Was hat er gemacht? Ja, gar nicht viel. Der war einmal bei mir, mit mir bei Polizei. Da wurde ich vernommen. Und dann hat er mir Briefe geschickt, ja, glaube ich, 6 Stück oder so. Und das war's. Hat er denn eine Strafanzeige selbst geschrieben? Wie bitte? Hat er eine Strafanzeige geschrieben? Ja. Mhm. Eine Leistung ist dann wohl erbracht, aber es gehört natürlich dazu, dass man dann auch denjenigen hinweist, wie er die Sache weiter verfolgen kann. Also der Weg, wie der Rechtsweg zu erschöpfen ist. Mhm. Und wenn Sie jetzt das gleiche Geld woanders nochmal zahlen mussten, weil er das Mandat einfach niedergelegt hat, ohne besondere Gründe, dann ist das natürlich so nicht in Ordnung nach 242 BGB. Das nennt man Treu und Glauben und solche Sachen. Gibt's ja auch Urteile und Rechtsprechung drüber. Also grundlos darf ein Rechtsanwalt ein Mandat nicht einfach niederlegen. Okay. Und der zweite Anwalt hat 2000 Euro bekommen. Ja, der hat gemeint, ich muss vorzahlen 2000 Euro. Und danach möchte der noch 2000 Euro bekommen. Was will er für Sie machen? Der wollte das an europäischen Gericht oder sowas weitergeben. Ich weiß es nicht. Ja, waren Sie denn schon bei der Generalstaatsanwaltschaft? Ist die Sache schon von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden und dann von der Generalstaatsanwaltschaft beschieden worden? Sie wurde von der Staatsanwalt eingestellt. Und dann? Und dann wurde sie, das muss ich mal nachgucken. Ging es dann zur Generalstaatsanwaltschaft? Kann sein. So, hier sind die Sachen. Ja, Generalstaatsanwalt Stuttgart. Oh, eingestellt? Also, Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart, die hat dann aufgehoben, diesen Einstellungsverfahren. Ach so, läuft das denn jetzt noch? Ja. Ja gut. Dann brauchen Sie im Moment gar nichts machen. Außer wenn das in der Zwischenzeit wieder eingestellt worden ist. Nee, denke ich nicht. Weil... Gibt es Zeugen für diese Misshandlungen? Nee. Aber es gibt Zeugen, die mich gesehen haben, wo ich von dieser Kneipe heimgegangen bin. Die haben gesehen, dass ich noch in Ordnung war. Ja, was passierte denn nach dieser ganzen Aktion mit der Polizei? Handschellen und dann? Und dann haben sie mich ins Ehrwagen reingeworfen, kann man sagen. Und dann haben sie mich gefahren zur Polizei. Ja, und dann? Dann wollten sie Foto von mir machen, wollte ich aber nicht. Und dann hat einer gesagt, wenn du das nicht machen lässt, dann rufen wir keinen Krankenwagen. Und dann haben sie mich fotografiert, dann kam Krankenwagen und dann wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Und da hat man meine Lippe genäht. Was ist mit dem Zahn? Ich musste Zahnkrone machen. Habe ich schon gemacht und zahlen musste ich auch selber. Mhm. Haben Sie den Namen der Polizisten? Ja, die habe ich, weil die stehen in den Briefen, ja, in den allen. Ich wusste ja das nicht und dann hat man das offensichtlich, weil sie mich auch angezeigt haben, hat man dann das erfahren, wer das war. Und gegen Sie das Verfahren? Wie läuft das? Oder ist es eingestellt? Nee, das ist noch nicht eingestellt und ich weiß, ich bekomme gar keine Briefe. Weiß ich nicht, wie das läuft. Die Briefe müssten aber entweder Sie bekommen oder der Rechtsanwalt. Von meinem Rechtsanwalt habe ich nichts gehört und ich habe auch nichts bekommen. Ich habe nur am Anfang direkt nach dem... Da habe ich einen Brief bekommen, da stand, dass ein Ermittlungsverfahren gegen mich läuft und das war's. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ja, habe ich. Können Sie mir die Fotos von den Verletzungen zusenden? Die sind beim Rechtsanwalt. Und bei meiner Cousine sind aber auch noch welche, aber ich musste dann fragen, ob sie die noch hat. Ja. Aber ich frage sie dann und dann kann ich das machen. Ja, gut. Ja, ich bedanke mich erstmal. Auf Wiederhören.